Himmel gab's Kartoffelsalat. Da hat Gott sich gefragt, irgendwo klemmt's, und zog sich ein Stock aus dem Arsch. Und als er dann den ganzen Bums ein bisschen lockerer sah, kratzte er sich am Kopf, nahm ne Kartoffel und sprach: Licht. Ich nehme an, das war der Urknall. Es machte Boom, zack, war die Kartoffel rund wie ein Fußball. So entstand mal eben Eden, das Paradies. Es spross Pflanze, Tier und ein Typ, der Adam hieß. Doch es war ohne Partner mies. Da dachte sich Gott, ich bastel mal flott ne Eva. Doch die hatte zwar trotz Adam nur Apfel im Kopf. Und Gott hat gesagt, was ist jetzt, ist Schnicks, Kopf oder Zahn? Doch sie konnten der Versuchung nicht widerstehen. Deshalb gibt es seitdem richtig dickes Problem. Und zwar gut und böse, Leben und Tod. Und das Ganze gibt's bis heute dank der Evolution. Immer im Ernst, es war schon immer ein zweischneidiges Schwert. Doch eine Seite gleicht der anderen, es ist keine verkehrte. Du willst Gott sein? Dann lass dich mit dem Teufel ein. Du willst was Gutes tun? Dann mach was Schlechtes. Um Himmels Willen, das Leben ist ein Teufelskreis. Hey, an sich ist alles okay. Du willst Gott sein? Dann lass dich mit dem Teufel ein. Du willst was Gutes tun? Dann mach was Schlechtes. Um Himmels Willen, das Leben ist ein Teufelskreis. Ist alles okay. Wovor hast du eigentlich Angst? Vielleicht begreifst du's ja noch. Solange du weißt, was du kannst, bist du dein eigener Gott. Deshalb bleibe ich dran, bis jeder Einzelne kochte. Mit dem Mic in der Hand wird die Scheiße gerockt. Das ist ganz einfach, verdammt. Nur leider geht's doch den allermeisten im Land nicht rein in den Kopf. Schuld ist allein der Verstand, der Nein schreit und stoppt. Was man nicht begreifen kann, wird somit einfach geblockt. Doch ich scheiß auf eure Listen und Terminkalender. Ich hab den Plan im Bauch und darum wird sich nie was ändern. Dann mach Abitur nach 18 Uhr, die Frage, warum mach ich es? Denn wer weiß, vielleicht sterb ich schon morgen an einem Double Flip. Man könnte meinen, alles dreht sich im Kreis wie Vinyl. Doch es wird alles schön und gut, wenn du die Scheiße hier fühlst. Ich lehn mich zurück und grins, genieß den Rückenwind, die P ist raus, das Album kommt und ich befind mich mittendrin. Mucke ist mein Ding, mir geht's verdammt nochmal gut. Und scheißegal, was da noch kommt, ich will nichts anderes tun. Aber ey, ey, ey, an sich ist alles okay. Du willst Gott sein? Dann lass dich mit dem Teufel ein. Du willst was Gutes tun? Dann mach was Schlechtes. Um Himmels Willen, das Leben ist ein Teufelskreis. Hey, hey, hey, an sich ist alles okay. Du willst Gott sein? Dann lass dich mit dem Teufel ein. Du willst was Gutes tun? Dann mach was Schlechtes. Um Himmels Willen, das Leben ist ein Teufelskreis. Aber, hey, hey.